Kundgabe 2932. Empfangen durch Bertha Dudde am 20. und 21.10.1943. Signal zum Wirken für Gott und sein Reich. Lasset keine Stunde ungenützt vorübergehen und bedenket, dass der Tag immer näher rückt, der dem Wüten der Völker ein Ende setzen soll. Ihr müsset darum unentwegt tätig sein für das Reich Gottes. Ihr müsset eure Aufgabe erfüllen. Ihr müsset ständig an euch selbst arbeiten, um dann die Seelenarbeit an den Mitmenschen beginnen zu können. Denn eure große Arbeit steht euch noch bevor, dass ihr eure Mitmenschen belehren und ihnen das Wort Gottes nahebringen sollt. Es wird schweres Leid eurem Wirken vorangehen, und ihr werdet selbst euren Glauben beweisen müssen, denn ihr werdet einen Tag erleben und eine Nacht, die alles in den Schatten stellt, was bisher geschehen ist. Was euch bevorsteht, hat die Welt noch nicht erlebt in diesem Ausmaß. Und doch wird euch die Kraft zugehen, euch geistig zu betätigen. Denn es muss die Zeit genützet werden, wo die Menschen aufnahmefähig sind, wo sie empfänglich sind für das göttliche Wort und wo ihnen dieses gepredigt werden soll, überall und zu jeder Zeit. Und darum dürfet ihr vertrauensvoll dieser Zeit entgegensehen. Ihr werdet nicht schutz- und kraftlos sein, denn der euch erwählet hat zum Wirken für ihn, der stattet euch auch aus mit seiner Kraft und Gnade, wenn die Stunde gekommen ist, da ihr euch beweisen sollt. Denn Gott wird sich bald zeigen in seiner Macht. Dann wird der geistige Hunger einsetzen für kurze Zeit. Und es werden die Menschen aufgeschlossen sein für Gottes Wort. Sie werden Aufklärung begehren und ein reges Nachdenken wird einsetzen, weil sich die Menschen eine Erklärung suchen für das Ereignis, das ohne menschlichen Willen sich vollzogen hat. Und dann werdet ihr reden müssen, ohne Scheu und ohne Zurückhaltung. Ihr werdet ihnen ihre falsche Lebensführung vor Augen halten müssen und sie auf die mangelhafte Liebetätigkeit hinweisen. Ihr müsset ihnen dann die Gebote der Liebe ins Gedächtnis rufen und ihr müsset sie belehren, dass nur die Liebe in Uneigennützigkeit das schwere Leid von der Erde abwenden kann. Dass nur der liebetätige Mensch fähig ist, jenes zu ertragen. Und ihr werdet werben müssen für das Reich Gottes und die Vergänglichkeit alles Irdischen hervorheben. Und so ihr also in dieser Weise Gott dienen wollt, dass ihr ihm Seelen zuführet und sein Reich vergrößert auf Erden, wird es euch nicht an Kraft mangeln, wenngleich ihr dann irdischerseits gehemmt werdet in eurem Wirken. Was Gott euch zu tun heißt, sollt ihr an erster Stelle erfüllen. Dann bedenket er euch stets eurem Wirken gemäß. Denn in der kommenden Zeit benötigt er eifrige Diener auf Erden und jeder Arbeiter in seinem Weinberg wird den Segen seiner Arbeit bald verspüren und immer eifriger werden. Und darum fürchtet nicht, dass ihr eure Aufgabe nicht werdet erfüllen können, weil der äußere Widerstand zu groß ist. Für die Kraft aus Gott gibt es keine Hindernisse und die Kraft aus Gott wird immer siegen. Also fordert die Kraft aus Gott an und nützet sie, indem ihr willig seid, Gott zu dienen. Denn der Wille, verbunden mit der Kraft, wird zur Tat. Und so wie ihr tätig seid für das Reich Gottes, arbeitet ihr schon unter Mitwirkung der Kraft aus Gott. Die Zeit ist nicht mehr fern und jede Stunde muss daher ausgenützt werden, auf das ihr wohl vorbereitet den Tag erwarten könnt, der eine Wendung bedeutet in eurem Leben, der für euch das Signal ist, das eure Erdenaufgabe nun einsetzt. Und dann zögert nicht lange, sondern wirket, solange noch Tag ist. Gebet Kunde von meinem Wirken, von meinem Willen, die Menschen in die Wahrheit zu leiten. Gebet Kunde von meiner Liebe, die jedem einzelnen meiner Geschöpfe gilt. und kündet ihnen das nahe Ende an, das den Abschluss bildet von einer Erlösungsepoche. Und ermahnet sie, dass sie sich ernstlich vorbereiten für dieses nahe Ende. Amen.